ich sage immer, der Eisberg wird tot fotografiert, weil wenn man dann eine Woche später unterwegs ist und noch wieder der 150. Eisberg vorbeikommt, macht keiner mehr ein Foto. Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen zu Hirn gehört, eurem Oldenburger Wissensschnack. Für euch am Mikrofon sitzen auch heute wieder Jens-Steffen Scherer und Dr. Bianca Brüggen. Wir sind Science-Slammer, kommen selbst aus der Forschung und wir lieben es, über Wissenschaft zu sprechen. Forschende genießen ein hohes Ansehen in der Bevölkerung. Man glaubt ihnen. Doch wer sind eigentlich die Menschen hinter der Forschung? Was kann Wissenschaft leisten und was nicht? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir in diesem Podcast auf den Grund. Das machen wir aber nicht allein, sondern immer zusammen mit einer Wissenschaftlerin oder einem Wissenschaftler aus der Region. Heute ist Oliver Zielinski zu Gast, Professor für Marine Sensorsysteme an der Uni Oldenburg und Leiter des Forschungsgebiets Marine Perception am DFKI. Er wird uns nicht nur erklären, wie uns künstliche Intelligenz beim Aufspüren von Plastik helfen kann, sondern auch verraten, was er auf seinen Forschungsreisen nach Grönland gelernt hat und was Drohnen und U-Boote damit zu tun haben. Ganz genau. Und natürlich freuen wir uns auch heute wieder auf das Fachwort des Tages. Oliver, schön, dass du heute bei uns bist. Ja, schön. Ich freue mich auch. Bin sehr gespannt. Wir haben dich ein bisschen auf Twitter verfolgt und schon dein Twitter-Account verrät, du bist ein Herr-der-Ringe-Fan und ich glaube auch sonst im Fantasy gar nicht so abgeneigt. Wir haben gefunden, dass du im Studium sogar 2 Fantasy-Romane veröffentlicht hast. Das stimmt. Das sind allerdings Fantasy-Abenteuer. Ich war begeisterter Fantasy-Rollenspieler, also so richtig am Tisch mit Würfeln und Stück Papier und Stift. Und aus der Begeisterung heraus habe ich auch 2 Abenteuer veröffentlicht. Das ist sehr cool. Sehr, sehr cool. Und das während des Studiums? Ja, das war während des Studiums. Also das Studium ist ja eine tolle Zeit, um wissenschaftlich dazu zu lernen, aber auch vielleicht mal links und rechts vom Tellerrand zu schauen. Und in der Zeit habe ich an einem Wettbewerb teilgenommen. Da durfte ich dann ein Abenteuer veröffentlichen. Und dadurch waren Leute auf mich aufmerksam geworden und haben mich für ein zweites angefragt. Vielleicht hätte ich die Karriere doch anders wählen sollen. Das werden wir jetzt rausfinden. Genau, über den Tellerrand hinausschauen, das ist eigentlich schon ein ganz gutes Stichwort. Denn du hast ja erstmal ganz grundständig Physik studiert, beschäftigst dich aber heute ja sehr viel mit Umweltthemen. Ist das was, was dich schon ganz, ganz lange begleitet, die Idee oder das Interesse an Umweltschutz? Das ist auf jeden Fall auch gewachsen. Also ich glaube, meine Vorstellung als Schüler, da wusste ich schon, dass ich Physik studieren will, so in der 6. Klasse, da war Physik noch irgendwie was anderes. Da war das eben diese Physik, Mechanik, Dinge, die zusammenwirken. Und so war es ja auch im Studium. Aber tatsächlich hat sich dann zum einen die Informatik in das Ganze hineingeschlichen und dann die Begeisterung für Modellierung, also Computerphysik. Und ja, es kam dann aber eine Chance, in einer Arbeitsgruppe zu arbeiten, die auch mit Meeresphysik arbeitet und Fernerkundung und Umweltbeobachtung. Und ich glaube, da wurde so der richtige Ursprung oder der richtige Keim gelegt. Und dann hat es sich nicht mehr losgelassen. Nee, das hat sich gut entwickelt. Also tatsächlich von da aus habe ich dann auch eine Doktorandenstelle angenommen, in einem EU-Projekt gearbeitet und plötzlich habe ich mich an Bord von einem Schiff gefunden und habe mit Leuten über Coccolithophoriden und Foraminiferen gesprochen, Wörter, die ich gar nicht aussprechen konnte zu der Zeit und habe also eigentlich festgestellt, wie interdisziplinär Meeresforschung ist und das hat mich tatsächlich nicht wieder losgelassen. Und ich freue mich gerade, dass das für das Fachwort des Tages schon mal raus ist. Dann hast du nach deiner Doktorarbeit ja den Absprung erstmal in die Industrie gemacht und warst auch CEO von der Optimare Group. Das heißt, du bist erstmal hast du einen Job direkt als CEO gefunden nach deiner Doktorarbeit. Das ist ja schon krass genug. Und wir wollen natürlich gerne wissen, wie ist so die Umstellung von Industrie-Uni-Alltag, weil man ja meistens gesagt bekommt, naja, man hat halt nur Uni-Erfahrung. Ist denn die Industrie wirklich so viel anders? Also die Industrie ist anders, hat tolle Möglichkeiten, Dinge schnell umzusetzen, hat aber natürlich auch Herausforderungen. Ich hatte nach der Promotion tatsächlich die Gelegenheit, zuerst für ein paar Monate an einer Bundesoberbehörde in Koblenz zu arbeiten, Bundesanstalt für Gewässerkunde. Und da habe ich mich aber viel mit Ölüberwachung, Ölflugzeugen beschäftigt, aus behördlicher Sicht, und habe das so, habe dabei aber die Firma Optimare kennengelernt, die diese Flugzeuge baut und die Sensoren, also nicht die Flugzeuge, sondern die Sensoren darin baut. Also und über diesen Kontakt habe ich festgestellt, okay, das reizt mich, das ist es, und ich möchte auch gerne mitgestalten, und bin dann tatsächlich relativ schnell zu Optimare gewechselt. Und dann nach kurzer Zeit, auch die Firma war am Wachsen und die Felder erweiterten sich, und der damalige Geschäftsführer und Gründer hat wohl irgendwas in mir gesehen, was da schlummert, war ich in der Geschäftsführung, und das hat auch total Spaß gemacht, das mitzugestalten. Genau, jetzt kennst du aber nicht nur, und das haben wir ja eben schon angekündigt, den Weg aus der Wissenschaft hin zur Industrie, sondern du kennst den Weg auch zurück. Denn 2005 bist du dann auf die Professur für maritime Technologien in Bremerhaven berufen worden. Und da bist du ja auch bis 2011 geblieben. Und auch in dem Zusammenhang vielleicht nochmal die Frage aus dem Wechsel einmal hin und wieder zurück zur Uni. Was hast du da für dich gelernt? Also ich habe in Bremerhaven die Uni, die Fachhochschule dort, die Hochschule Bremerhaven kennengelernt und gesehen, dass das eine tolle Hochschule ist, eng verwoben mit der Region, und habe eben aus Sicht der Optimare die kennengelernt, habe aber einfach immer auch Lust gehabt, so mit Studierenden zu arbeiten. Und als sich dann die Gelegenheit gab, da so eine Professur ausgeschrieben wurde, und habe ich mich beworben. Habe die ja dann auch bekommen und hatte da die Gelegenheit, einfach auch einen Studiengang zu gestalten und Inhalte neu zu gestalten, etwas aufzubauen, auch eine Forschung aufzubauen. Und ich muss sagen, das war toll, weil das natürlich dann frei von den Zwängen ist, die man in Unternehmen hat. In einem Unternehmen ist halt der Wunsch des Kunden die erste Maßgabe. Und in einer Hochschule hat man natürlich mehr Freiheiten, natürlich auch weniger Mittel. Also ich gebe ehrlich zu, ich habe nochmal von vorne angefangen. Also ne, man kommt aus einem Unternehmen, wo man in leitender Funktion ist und prinzipiell schalten und walten kann. An so einer Fachhochschule fängt man dann mit 300 Euro Budget und einem Schreibtisch in einem Doppelbüro an. Das war schon eine Herausforderung, aber das, glaube ich, liegt mir ganz gut, Strukturen aufzubauen. Verzeih mir die Frage, aber Professor, ohne im Ausland gewesen zu sein, wie geht denn das? Oh, sehr gut. Also erstmal war ich viel im Ausland. Ich habe viel in internationalen Projekten gearbeitet, habe eben Forschungsreisen gemacht, Forschungsaufenthalte und so. Was ich nicht gemacht habe in der klassischen Vita, ist halt sozusagen das Jahr in Amerika oder so. Ja, das ist so dieser klassische Werdegang. Nein, ich bin in die Industrie gegangen. Wenn man so übersetzen will, war mein Ausland die Industrie. Und ich kann sagen, in dieser Zeit in der Industrie bin ich viel im Ausland gewesen. Ich habe Flugzeugsysteme in Thailand installiert, auch da trainiert, die Operateure und so. Ich habe in vielen anderen Ländern sozusagen mit messtechnischen Aufgaben gearbeitet und so, auf internationalen Konferenzen, in Austauschen. Es ist nicht so, dass ich keine Auslandserfahrung hätte, aber es ist ein ganz deutliches Beispiel dafür, dass man nicht immer diese klassische Vita sehen muss, sondern ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass es ganz verschiedene Wege gibt zu einem Ziel. Und meiner führte halt über eine Behörde, über Industrie, über Fachhochschule zur Universität. Das tut vielleicht auch einigen da draußen gut zu hören, dass es nicht immer das Auslandsjahr in den USA oder Kanada, hatten wir jetzt oft dabei, sein muss. Auch die Industrie, wenn man es schafft, ist ein Weg. Genau. Also es ist eine Chance und hat mich bereichert, weil es natürlich in meiner Welt mir ermöglicht, verschiedene Sichtweisen zusammenzubringen. Und wenn man so wie ich in Technologie und Forschung arbeitet, ist das natürlich extrem hilfreich. Seit 2019 bist du auch in der Marine Perception Leiter am DFKI, wie wir vorhin schon gehört haben. Kannst du uns ein bisschen was über das DFKI erzählen? Denn das ist ja doch ein ganz schön großer Laden. Das DFKI, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, gibt es seit über 30 Jahren, hat mittlerweile 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist sicherlich das führende angewandte KI-Forschungsinstitut in Europa oder zumindest eines der führenden, würde ich auf jeden Fall sagen. Und das DFKI hat verschiedene Standorte, Kaiserslautern, Saarbrücken, Berlin, Bremen. Es gab aber noch keinen richtigen Standort in Niedersachsen und da gab es den politischen Willen, auch in Niedersachsen zu schauen, können wir ein DFKI-Standort werden, können wir ein DFKI aufbauen. Und in dem Zusammenhang hat man Akteure gesucht und ich wurde angesprochen aus dem Ministerium heraus, ob ich mir vorstellen könnte, in so einem Team mitzumachen. Und heute sind wir 4 Professoren, 2 in Osnabrück und 2 in Oldenburg, die dieses DFKI-Labor Niedersachsen aufbauen seit 2 Jahren. Und nächstes Jahr oder Ende dieses Jahres wird es evaluiert. Wir sind auf einer guten Entwicklung. Und wenn das dann all die Ziele erreicht hat, die man sich so vorgenommen hat, dann wird es auch dauerhafter Standort Niedersachsen. Und dann, glaube ich, haben wir das erreicht, das DFKI, das große DFKI, wie ihr sagt, nach Niedersachsen zu holen und hier dauerhaft zu verankern. Wenn du so auf deine Karriere zurückblickst, auf all das, diese verschiedenen Stationen, die du jetzt schon hattest, gibt es da irgendwie was, wo du sagen würdest, das war mal so ein richtiger Fail, irgendwas, was so richtig schief gegangen ist, wo du denkst, hätte ich drauf verzichten können? Gibt es immer. Interessanterweise bleiben so kleine Sachen irgendwie so im Gedächtnis und prägen ein und ich versuche die dann auch immer irgendwie umzusetzen in Dinge, die ich in Zukunft besser mache. Ganz am Anfang meiner Doktorenzeit, da durfte ich in München noch meine Diplomarbeit vorstellen, meine erste große internationale Konferenz. Ich hatte alles geübt. Ich habe sogar geübt, wie ich den Stift aus der Jacke nehme. Also das hatte schon skurrile Züge. Und es war aber ein großer Saal. Man kriegte plötzlich ein Mikrofon und so weiter. Und vor mir waren halt natürlich dann, wie es so ist, verschiedene vortragende Koryphäen aus der Branche, die mir im Prinzip das gesamte Thema nahmen. Also ich sah mit jeder Minute meinen eigenen Vortrag dahin schmelzen in meinen Händen. Ich sortierte die Folien aus. Das war ja noch die Zeit, so, wo man Folien auf dem Projektor legen konnte. Und als ich dann dran war, machte ich aus meinen 15 Minuten Redezeit, glaube ich, nicht mal 7. Also ich war dann wirklich so schnell durch, weil ich mich so habe irritieren lassen davon, dass ich gedacht habe, das lohnt sich alles gar nicht, das jetzt zu wiederholen und so. Und das ist natürlich etwas, kann ich sagen, auch mit jedem mitgeben, lasst euch nicht irritieren, erzählt euren Striemel, Wiederholung ist ein rhetorisches Mittel. Man kann das Gleiche nochmal erzählen und ehrlich gesagt, manchmal kommt es dann auch viel besser rüber. Und außerdem noch ein Tipp, wenn man sehr schnell fertig mit seinem Vortrag ist, dann gibt es danach einen ganz langen Fragenbereich. Ja? Und das war für mich als Anfänger quasi noch viel schlimmer, weil natürlich kennt man auf einer internationalen Konferenz viele Leute, viele Sprachen. Ich glaube, die 10 Minuten Fragen und Antworten waren schlimmer. Da hätte ich besser meinen Vortrag einfach schön durchziehen sollen. Daraus habe ich gelernt. Das mache ich jetzt. Ja, sehr, sehr witzig. Ich musste gerade an Bernd Meyer denken, den wir zu Gast hatten, der uns die schöne Geschichte erzählt hat, dass er ursprünglich mal auf einer Konferenz als Doktorand dachte, dass er ein Poster vorstellen würde und dann einen Tag vorher erfahren hat, dass er einen Vortrag halten muss. Ging also in eine sehr ähnliche Richtung. Vielleicht ist es so, dass die Dinge, die am Anfang einer Karriere einem so missglücken, dass die einen schon so prägen. Und ich weiß, dass ich war dann einen Monat später auf einer Konferenz in Tallinn und habe im Prinzip den gleichen Vortrag gehalten. Und da habe ich wirklich die Zeit genutzt und ins Publikum geschaut und habe das sozusagen so brennen. Und das hat natürlich totale Selbstsicherheit gegeben, dass man quasi aus diesem Fail heraus das auch umsetzen kann und dann einfach auch sich für sich selber merkt, dass das geht. Und ich glaube, das sind auch ganz wichtige Erfahrungen. Hast du eine Erfolgsgeschichte dann doch noch draus gemacht, indem man einfach draus lernt? Genau, hinfallen, draus lernen. Ne? Ohne richten aufstehen. Genau, learning by losing, sage ich immer. Das ist auch sehr gut. Lieber Oliver, bevor wir jetzt gleich über deine Forschung sprechen, ist es Zeit für das Fachwort des Tages. Jeder Gast bringt uns ja einen Begriff aus der eigenen Forschung mit und Steffen und ich müssen dann raten, was denn damit gemeint sein könnte. Jetzt haben wir schon zwei Wörter ausgeschlossen, die es wahrscheinlich nicht werden. Was ist das eigentliche Fachwort, was du mitgebracht hast? Mein Fachwort für euch ist das Wort Moonpool. Das ist ein englisches Wort, Moonpool. Habt ihr eine Ahnung, was das ist? Absolut nicht. Das ist immer die beste Voraussetzung. Dann fange ich einfach mal an. Der Moonpool ist der Bereich unter der Wasseroberfläche, der von dem Mond illuminiert wird, sodass man dort etwas sehen kann. Okay, dann gehe ich in eine ganz ähnliche Richtung. Ich denke, der Moonpool beschreibt nicht die Helligkeit oder die Lichtverhältnisse an sich, sondern beschreibt die Lebewesen, die davon angezogen werden und sich in der entsprechenden oberen Wasserschicht dann nachts besonders stark aufhalten. Super, also ihr habt beide im Bereich, sage ich mal, des Unterwasserlichtfeldes Angebote gemacht. Das ist ja so mein Gebiet, in dem ich auch promoviert habe. In diesem Fall ist es aber etwas Technisches mehr. Also die Richtung stimmt total. Es ist erstmal ein Loch im Schiff. Oh. Und zwar ist es ein Schacht im Schiff, durch den man nach unten ins Wasser gelangen kann. Also durch den Messgeräte oder Taucher oder Fahrzeuge nach unten gelassen werden können. Kommt aus der Öl- und Gasindustrie ursprünglich, wo man eben auch das Bohrgestänge in der Mitte der Plattform oder in der Mitte des Schiffes durchführen wollte. Und dann hat man so einen Schacht gebaut. Die sind teilweise sehr groß gewesen. Und wenn sich der Mond da drin gespiegelt hat und das Wasser in diesem Schacht ist ja viel ruhiger, weil es ja geschützter ist und so, dann hat man das Moonpool genannt. Gibt es auf jedem Schiff, auch auf deutschen Forschungsschiffen, gibt es mehrere davon. Und da kann man dann Messgeräte zum Beispiel runterlassen und während der Fahrt messen lassen. Die gucken dann unten aus dem Schiff raus. Und wie gesagt, ist ein Loch im Schiff, aber das Schiff säuft nicht ab. Ja, Gott sei Dank. Sehr schönes, sehr, sehr schönes Fachwort des Tages, finde ich. Ja. Vielen Dank dafür. Und damit gehen wir doch direkt rüber zu deiner Forschung. Du hast gerade schon die Forschungsschiffe angesprochen. Auch darüber wollen wir gleich noch sprechen. Aber lass uns einmal ganz vorne anfangen. Denn ein Thema, was euch, glaube ich, gerade sehr, sehr stark beschäftigt, ist die Frage danach, wie man Plastik entdecken kann. Mit Hilfe von Drohnen und künstlicher Intelligenz. Und vielleicht einmal da zum Hintergrund. Es gibt ja diesen berühmten Satz, den wahrscheinlich viele schon gehört haben, der da lautet, im Jahr 2050 wird es mehr Plastik in unseren Ozeanen geben als Fische. Vielleicht ganz zu Anfang erstmal die Frage, wenn da jetzt ganz viel Plastik rumtreibt, was natürlich irgendwie durch Menschen dorthin gebracht wird, was sind denn da eigentlich unmittelbar und auch vielleicht langfristig die negativen Folgen davon? Plastik hat unglaublich tolle Materialeigenschaften. Also lässt sich gut verarbeiten, ist langlebig, stabil. All diese tollen Materialeigenschaften, die Plastik hat, führen eben dazu, dass wir es gerne benutzen, führt aber auch dazu, dass der Strohhalm, den ich benutze, oder ein anderes Objekt, was ich sozusagen 40 Sekunden benutze, um ein Getränk zu trinken, 400 Jahre in der Umwelt bleibt. Und das ist das Problem. Das Plastik gelangt in die Umwelt. Ein Teil davon gelangt auch in die Flusssysteme, Küsten, ins Meer und wird dort viele Jahre, 100 Jahre bleiben. Wird dann meistens zerfallen zu kleineren Teilen, wird von Vögeln aufgenommen für den Nestbau, wird für Futter gehalten von Meereslebewesen, die sich damit den Magen füllen. Leider hat Plastik keinen Nährwert, deswegen verhungern sie quasi mit vollem Magen. Tiere verheddern sich da drinnen. Und natürlich findet Plastik dadurch, wenn es dann kleiner wird, auch den Weg in die Nahrungskette letztendlich auch wieder zu uns zurück. Und Mikroplastik und Nanoplastik sind dann so kleine Partikel, dass sie auch im menschlichen System nicht mehr richtig abgetrennt werden, also sich auch bei uns akkumulieren können. Ist eine wirkliche Herausforderung für unsere Gesellschaft und etwas, worüber wir nachdenken müssen. Jetzt können wir diesen Müll, wenn man mit Drohnen herumfliegt, oder was heißt wir, ihr, du und deine Crew, könnt dann den Müll entdecken. Den sieht man ja erstmal so. Wozu braucht man dann die KI? Um etwas tatsächlich bekämpfen zu können, muss man es messen können. Das ist so eine meiner Grundannahmen. Und wenn man Veränderungen erreichen möchte, zum Beispiel in politischen Prozessen, zum Beispiel aber auch im Müllmanagement oder auch den Müll gezielt einsammeln möchte, dann ist es immer sehr gut, Informationen darüber zu haben. Ja, ich kann den Müll mit dem Auge sehen, aber wir bieten halt mit technischen Methoden Werkzeuge an, mit denen ich bestimmen kann, wie viel Müll ist das, also wie viel Quadratmeter, wie viel Kubikmeter, wie ist der Müll zusammengesetzt, was sind die Hauptbestandteile, sind es hauptsächlich Becher, Verpackungen, ist es Haushaltsabfall, ist es Styropor, wie viel davon ist biologischer Müll, was ist der Brennwert. All diese Dinge kann ich mit Messtechnik, also mit Sensorik und KI, zugänglich machen, und das ist eben die Grundlage für Veränderungen, also jeder Art, politisch oder eben Abfallbeseitigungsprozesse. Nimm uns doch mal mit, wie funktioniert das konkret? Konkret gibt es zum Beispiel in Kambodscha den Fall, dass dort in den Städten, in den Hauptflusssystemen, aber auch in den Kanälen sich sehr viel Müll ansammelt. Da gibt es Bereiche von Städten, die nicht richtig von der Müllabfuhr erfasst werden, oder auch Bereiche, die einfach seichter sind, wo sich der ganze Müll ansammelt und erst mit den Regenzeiten weggespült wird. Lokale Partner von uns, lokale Firmen oder Universitäten nutzen dann Drohnen und fliegen über diese Müllteppiche rüber. Nach Methoden, die wir im Prinzip entwickelt haben, also nach Vorgehensweisen, und fliegen somit aus großer Höhe und dann mit niedriger Flughöhe diese Müllteppiche ab, senden uns die Daten und wir können daraus dann genau diese Bestimmungen machen, wie viel Müll, welche Hauptbestandteile. Das melden wir dann zurück, und mit diesen Informationen werden dann die Städte informiert, auch die, das Umweltministerium von Kambodscha. Und auf der Basis weiß ich jetzt zum Beispiel bei Kambodscha, dass dort auch politische Prozesse dann angefangen haben, dass man andere Gesetze gemacht hat, dass man andere Vorgaben macht, dass man aber auch erkennt, dieser Stadtteil ist nicht richtig angeschlossen an das Müllmanagement, an die Müllerfassung, und das dann ändern kann. Ich würde es so sagen wollen, wir sind natürlich ein Puzzleteil in diesem System. Wir sind der messende Teil. Wir messen und wir quantifizieren das Ganze dann in Aktion, in politische Handlungen oder in auch Einsammeln des Mülls umzusetzen, ist dann in der nächsten Kette. Und insofern ist das immer so ein Puzzleteil. Aber nochmal gesagt, ich glaube, dass das, was man messen kann, kann man auch managen, oder wenn man es managen will, dann muss man es auch erfassen können. Du hast jetzt gerade angesprochen, dass ein Feature, was ihr auch erfassen könnt, ist, um welchen Plastik es sich handelt. Warum ist das denn eigentlich wichtig? Haben die verschiedene Halbwertszeiten, bestimmte unterschiedliche Dringlichkeiten, die aus den Flüssen zu fischen? Oder warum ist das besonders wichtig? Das Spannende an der Zusammensetzung des Plastiks ist, eben auf die Verursacher zurückschließen zu können. Also manchmal finden wir viele Müllbeutel. Das ist so wie bei uns auch, so ein Haushaltsmüllbeutel mit viel drinne, so Trashbags. Das bedeutet, dass diese Gegend schlecht angeschlossen ist, auch an die Müllerfassung. Dann gibt es teilweise Nahrungsmittel, diese Styroporbehälter, Styroporschüsseln und so. Das hat oftmals was mit lokalen Nahrungsmittelanbietern, Restaurants und Foodtrucks und sowas zu tun. Dann kann man eben auch da Rückschlüsse machen, Verpackungsmüll oder Tüten. Das heißt, darüber, dass ich im Prinzip die Top 10 der Müllobjekte kenne, kann ich in der Region darauf schließen, wo kommt der Müll her, kann im Prinzip versuchen, die Quellen zu finden und dann auch Abhilfe schaffen. Das ist die Zielrichtung. Wonach richtet sich dann euer Einsatzort? Also warum ist es jetzt zum Beispiel Kambodscha und nicht hier bei uns in der Nordsee? In diesem Fall sind wir angesprochen worden von der Weltbank, die in Kambodscha in verschiedenen Städten eine Verbesserung des Müllmanagements finanziert, für eine Größenordnung, ich glaube, von 60 Millionen US-Dollar. Und die möchten natürlich, dass diese Investitionen und Kredite, die die geben, in verbessertes Müllmanagement auch Wirkung tragen. Und in dem Zusammenhang haben die sich halt überlegt, dass es gut wäre, verschiedene Beobachtungsmethoden zu installieren, um sozusagen auch den Vorher-Nachher-Effekt zu überprüfen. Und das haben wir ganz gut gemacht. Daraufhin haben wir dann auch uns um Aufträge erfolgreich in Vietnam, den Philippinen und Myanmar bemüht und sind in den Ländern unterwegs. Aber ich möchte auch ganz klar sagen, selbst wenn in Asien Haupteintragsquellen für Müll in die Ozeane sind, das ist jetzt kein Problem, wo wir sagen können, ja, interessiert uns nicht, sondern wir haben mit Everwave zusammen, einem NGO aus Deutschland, Aufklärung in der Slowakei und in Bosnien-Herzegowina gemacht, wo wirklich dramatische Zustände in Flüssen sind. Und wir sind auch auf Spiekeroog unterwegs gewesen, haben da unsere Methoden in den Dünen entwickelt und was man dort an Müll findet in den Dünen, angetrieben von der Nordsee, ist auch nicht schön. Sind nicht die gleichen Mengen vielleicht wie in Asien, aber ich würde sagen, eine weiße Weste haben wir beileibe nicht. Ja, das heißt, deine Aufgabe ist tatsächlich mehr eine analytische, praktische und dann mit den verschiedenen Behörden zu koordinieren, als tatsächlich selber diese Sensoriken oder Algorithmen zu programmieren. Nein, ich würde sagen, wir stellen die Werkzeuge her. Also das tatsächlich entwickeln wir die Fernerkundungsmethoden, also basierend im Prinzip auch auf meiner Expertise in optischer Fernerkundung und optischen Sensorikmethoden zusammen, erstellen wir halt Einsatzprinzipien und dann nutzen wir die KI und die haben wir hier im DFKI selber programmiert und haben auch eine große Datenbank aufgebaut von Müllobjekten, haben tiefe neuronale Netzwerke trainiert und das haben wir selbst entwickelt hier und setzen wir ein. Aber alles mit dem Ziel, diese Werkzeuge anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. Das ist der Grundansatz. Also ich selber kann an einem Ort in der Welt oder an zwei Orten in der Welt Besseres tun. Das will ich auch gerne tun. Aber der große Hebel ist, wenn ich meine Methoden zur Verfügung stelle und 100 andere sozusagen meine Methoden nutzen können und dann einsetzen können. Das ist das Kernziel meiner Arbeit. Ja, dann schließt sich für mich der Kreis zur Physik und es ist tatsächlich dann sehr schön praxisbezogen. Ja, also auf jeden Fall. Und das gilt also auch für andere Methoden, die wir machen. Wir entwickeln Werkzeuge, die quasi auf physikalischen Grundlagen zusammen mit modernen Methoden der künstlichen Intelligenz Lösungen, Werkzeuge zur Verfügung stellen, die möglichst viele Leute und mit möglichst einfachen Mitteln benutzen können. Also ich setze dabei ganz bewusst nicht auf Hightech-Sensoren, die sich keiner leisten kann oder nur in unserer Welt, sondern auf Ansätze, die quasi Bürgerwissenschaften ermöglichen oder eben Akteuren in diesen Ländern das mit ihren Mitteln ermöglichen, Verantwortung für ihre Umwelt zu übernehmen. Bürgerwissenschaften ist genau das nächste Stichwort, denn du hast schon gesagt, du siehst dich selbst oder euer Projekt als kleines Puzzleteil. Aber das Gleiche gilt natürlich für jeden von uns. Und auch wir können unseren Teil dazu beitragen. Und da ist Ocean Literacy ein Projekt, oder nicht ein spezielles Projekt, aber eine Idee, der du dich auch sehr verschrieben hast. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, worum es sich da überhaupt handelt und warum du denkst, dass das wichtig ist. Ich glaube, es ist für jeden möglich und es ist auch für jeden spannend, und wichtig zu verstehen, wie die Prozesse in der Natur stattfinden. Und natürlich für mich ist jetzt gerade der Ozean oder das aquatische System, Wasser als elementare Ressource hier auf dem Planeten, besonders wichtig. Und wenn man Menschen einbindet in die Beobachtung und die Dinge, die sie alltäglich beobachten können, in einen Kontext setzt von Veränderungen, auch auf langen Zeitskalen, dann ermöglichen wir es halt, Verständnis hervorzurufen. Und wenn dieses Verständnis da ist, dann wird das auch zu Bewusstseinswandel und zu Handlungen führen. Beispiel ist die Ion Water App, die ich mitentwickelt habe. Das ist eine App, die die Wasserfarbe misst. Da kann man als Bürger Fotos machen von der Wasseroberfläche und die Farbe, die man dann beobachtet, zuordnen zu einer Skala. Das Ganze wird in eine große Datenbank reingebracht und der Kontext dahinter ist, dass die Wasserfarbe letztendlich uns sagt, was im Wasserkörper drin ist. Also ist das Wasser grün, wachsen Algen, ist das Wasser braun, sind viele Sedimente da? Diese Farbskala ist klassisch, die gibt es schon seit über 100 Jahren, 1895 von Forel und Uhle entwickelt. Da gibt es auch 120 Jahre Messdaten, in die man sich einsortieren kann. Und in dem Augenblick kann ich halt eine einfache Technik in die Hand von Bürgern legen und gleichzeitig einen Kontext schaffen zu 120 Jahren Meeresbeobachtung. Also der Appell geht raus an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das nächste Mal im Urlaub am Strand, beim nächsten Nordseebesuch, einfach mal ein Foto machen von der Wasserbläue und dann weiterleiten. Genau, eyeonwater.org ist die Website, da gibt es auch eine App, die heißt genauso, das kann ich nur empfehlen, weil dann auch schon die Daten dort dargestellt werden. Jetzt wird im Sommer Arvid Fuchs auf eine Expedition in die Arktis starten und auch da die Eye on Water App dabei haben und auch andere Akteure in Brasilien zum Beispiel nutzen das. Also es gibt auch immer wieder Weltumsegler und Abenteurer, die die App benutzen. Aber sie ist wirklich für jeden da und hat auch eine breite Community. Aber auch du selbst gehst auf Expeditionen Richtung Grönland und Island mit Forschungsschiffen. Und was mich da interessieren würde, ist die Frage, wie so der Forschungsalltag auf einem Forschungsschiff aussieht. Weil ich glaube, naja, entweder hat man gar keine Vorstellung oder die Vorstellungen, die man sich davon macht, sind wahrscheinlich falsch. Und ich glaube, manchmal geht es auch viel witziger dazu, als man jetzt vielleicht denken würde. Was haben dir deine eigenen Expeditionen gelehrt? Auf so einer Expedition ist man ja in so einem kleinen Mikrokosmos. Das heißt, dort sind 12, 20, maximal 30 Wissenschaftler, je nach Größe des Schiffes, zusammen mit meistens einer ungefähr gleichen Anzahl von Crewmitgliedern, also Mannschaftsmitgliedern. Und in diesem Mikrokosmos lernt man miteinander zu funktionieren. Jede Fahrt hat so ein bisschen so eine Spannungskurve, würde ich sagen. Zu Anfang sind alle ganz aufgeregt, besonders wir. Die Mannschaft ist ein bisschen relaxter natürlich, weil das ist deren tagtäglicher Job. Aber die Wissenschaft ist sehr aufgeregt, schaut sich um, versucht auf der einen Seite fachlich erstmal alles ans Laufen zu bringen. Es gibt eine große Anspannung. Man hat ja jahrelang darauf hingearbeitet, man hat Anträge geschrieben, man hat sich vorbereitet, die Gelder akquiriert, die Reise, die Logistik. Das macht man sich gar keine Vorstellung davon, dass das wirklich anderthalb, zwei Jahre Vorlauf sind, bevor man dann da an Bord einsteigt und ablegt. Und dann ist die Anspannung groß, natürlich auch gute Messdaten zu erzielen, die man dann in seiner wissenschaftlichen Karriere ja auch einsetzen will. Gleichzeitig ist es eben diese Überwältigtheit an Bord. Man fährt raus, man sieht den ersten Eisberg, wenn man jetzt mal bei der Arktis bleibt und der Eisberg wird fotografiert, alle zücken ihre Kameras. Ich sage immer, der Eisberg wird tot fotografiert, weil wenn man dann eine Woche später unterwegs ist und noch wieder der 150. Eisberg vorbeikommt, macht keiner mehr ein Foto. Ne? Das ist so die Aufregungskurve. Und diese Aufregung legt sich etwas, wenn dann die ersten Stationen, also die ersten Messungen erfolgreich funktioniert haben. Und dann fängt das auch an mit dem Genießen. Und dann gibt es auch Nachtschichten, bei denen man quasi ganz alleine da steht und nur um sich herum die Natur hat, bei denen man sich auch ganz anders verbunden fühlt mit dem Medium, also mit dem Meer. Und ich glaube, das schweißt zusammen. Es gibt dann auch einfach so eine Gruppendynamik. Und wenn dann die Reise dem Ende entgegengeht, dann sind alle so, glaube ich, in dem Zustand, ach nee, heute muss es ja noch gar nicht in den Hafen gehen. Vielleicht könnten wir noch einen Tag auf See bleiben. Also ich finde das sehr schön. Also, und ich versuche das auch mit Studierenden zu teilen auf den Ausbildungsfahrten, die wir machen. Das sind dann kürzere Fahrten, aber dass man trotzdem dieses Leben an Bord früh mitbekommt, dass man die Benimmregeln an Bord mitbekommt, aber auch diese besonderen Momente. Und ich glaube, das sind auch die Momente, die einen Meeresforscher dann motivieren. Ich möchte aber nochmal betonen, es ist eigentlich in der Menge der Zeit, es ist ein kleiner Zeitraum, gemessen an dem, was man an Vorbereitung und Nachbereitung macht. Und trotzdem sind es eben diese besonderen Momente. Ja, und trotzdem ein absolutes Highlight, wenn man sowas dann sogar im Studium erleben kann. Auf jeden Fall. Also wir haben den Anspruch, dass unsere Studierenden, die Meeresforschung und Meerestechnik studieren, alle mal auf dem Forschungsschiff fahren, wenn sie das möchten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Haben wir auch in den jetzigen Zeiten, die pandemiebedingt, ja ganz andere Hygieneregeln bedingen, hat man jetzt Wege gefunden, durch gute Strategien, Testen und so weiter, tatsächlich auch diesen Weg wieder zu ermöglichen. Das ist ganz wichtig, um einfach jedem daran teilzuhaben. Also nochmal anders, man kann keine Meeresforschung auf dem Trockenen studieren. Das sollte jeder erlebt haben, auch ein Modellierer oder jemand, der später seine Zukunft im Labor sieht, sollte auf dem Schiff gewesen sein. Das freut uns, dass da niemand was verpassen muss. Gibt es noch einen Tipp oder eine Weisheit, die du den Zuhörerinnen oder Zuhörern, die sich jetzt für dieses Thema interessieren, mitgeben könntest? Mein Plädoyer wäre, die Dinge nicht als gegeben zu nehmen, sondern zu erkennen, dass wir sie ändern können. Und ich meine das jetzt mit Bezug auf Verschmutzung unserer Umwelt, Dinge, die, wo wir denken, mein Gott, wie kann man die denn ändern? Also wir sprechen über Plastikmüll und sehen diese Massen und fragen uns, wie man das ändern kann. Aber in den 70er, 80er Jahren haben unsere Eltern oder ich als kleines Kind noch Ölklumpen am Strand gefunden und haben uns gefragt, wie kann das sein? Also da war jede Menge Öleinträge. Und dann gab es Abkommen, politische Abkommen wie das Bonn Agreement oder MARPOL als Meeresschutzabkommen. Und dann gab es Flugzeuge, die entwickelt wurden, die die Nordsee, Ostsee überwachten und Schiffe detektiert haben, die illegal Öl abgelassen haben. Und schlagartig wurde es weniger. Und deswegen sollten wir da einfach nicht den Kopf in den Sand stecken und uns auch diesen Dingen stellen. Ich glaube, da haben wir eine gute Chance, auch die Herausforderung unserer Zeit anzugehen. Das ist ein perfektes Schlusswort, mit dem wir zum Ende kommen wollen, dieser heutigen Podcast-Folge. Und ich finde es einfach sehr, sehr schön, wie man einfach merkt, nicht nur, dass du für dein Thema brennst, sondern auch, wie deine Wissenschaft einfach in der Mitte der Gesellschaft stattfindet und einen konkreten Output hat. Danke. Ja, also das ist auch die Motivation, die ich habe. Deswegen können wir nur sagen, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst, zu Gast. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer sei nochmal gesagt, wer gerne mehr über Oliver erfahren möchte und seine Arbeit, findet ihn unter anderem auf Twitter unter dem Handle Ocean Sensors. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack. Dieser Podcast wird gefördert durch die Universitätsgesellschaft Oldenburg und die Jadehochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jadehochschule Wilhelmshaven Oldenburg-Elsfleth, die Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlauerhaus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute, das Oldenburger Energiecluster und das Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg.